Erster, du machst viel kaputt. Man hat dir nichts getan. Du bist nicht treu. Man war dir treu. Wenn du fertig bist, wird man dich zerstören. Man wird dich schlecht behandeln. Zweiter, Herr, sei gut zu uns. Wir hoffen auf dich. Hilf uns jeden Morgen. Sei unsere Hilfe in Not. Dritter, die Völker fliehen vor dem Lärm. Sie rennen weg, wenn du aufstehst. Vierter, man sammelt Dinge ein. Es ist wie Heuschrecken. Die Leute rennen schnell herum. Es ist wie Käfer. Fünfter, aber Jahwe wird groß sein. Er wohnt im Himmel. Er macht Zion gerecht. Sechster, du wirst sichere Zeiten haben. Klugheit und Wissen helfen dir. Respekt vor Jahwe ist wie ein Schatz. Siebter, die starken Männer weinen draußen. Die Boten des Friedens weinen sehr. Achter, die Straßen sind leer. Niemand reist mehr. Er hat das Abkommen gebrochen. Er hat die Städte schlecht behandelt. Er hat die Menschen nicht geachtet. Neunter, das Land ist traurig. Der Libanon stirbt vor Scham. Die Ebene Saron wird trocken. Basan und Karmel verlieren ihre Blätter. Zehnter, jetzt will ich handeln, sagt Jahwe. Jetzt stehe ich auf. Jetzt zeige ich meine Macht. Elfter, ihr plant schlechte Dinge. Aber eure Pläne sind nutzlos. Euer Zorn ist wie Feuer. Es verbrennt euch selbst. Rasse 12. Die Völker werden verbrannt. Sie sind wie Kalk. Sie sind wie Dornen, die man abschneidet. Man zündet sie mit Feuer an. 13. Hört, ihr Leute weit weg, was ich getan habe. Lernt, ihr Leute nah dran, meine große Tat kennen. 14. Die Sünder in Zion werden zittern. Die schlechten Leute bekommen Angst. Wer kann bei diesem Feuer bleiben? Wer kann bei dieser Hitze bleiben? 15. Wer ehrlich lebt und die Wahrheit sagt. Wer kein Geld durch Betrug nimmt. Wer kein Bestechungsgeld nimmt. Wer nicht auf Mordpläne hört. Wer nicht auf Böses schaut. 16. Dieser Mensch wird sicher leben. Felsen sind wie eine Burg für ihn. Er bekommt immer Brot. Er hat immer Wasser. 17. Du wirst den König in seiner Pracht sehen. Du wirst ein großes Land sehen. 18. Du wirst an die schlimme Zeit denken. Wo ist der, der das Geld zählte? Wo ist der, der es wog? Wo ist der, der die Türme zählte? 19. Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen. Es sprach dunkel und unverständlich. Es sprach seltsam und ohne Sinn. 20. Schau auf Zion, unsere Feststadt. Du wirst Jerusalem als sicheres Zuhause sehen. Es ist wie ein Zelt, das nicht umzieht. Seine Heringe werden nie entfernt. Seine Seile reißen nicht. 21. Jahwe, der Große, wohnt dort für uns. Es ist, als ob breite Flüsse uns umgeben. Kein Schiff kann darauf fahren. 22. Jahwe ist unser Richter. Jahwe ist unser Herr. Jahwe ist unser König. Er wird uns helfen. 23. Deine Seile sind locker. Sie halten den Mast nicht fest. Sie spannen das Segel nicht. Dann wird es viel Beute geben. Auch Lahme werden viel nehmen. 24. Niemand im Land wird sagen, ich bin krank. Die Menschen dort bekommen Vergebung für ihre Sünden.